Hallo und herzlich willkommen zum 11. Audiokommentar, dem vorletzten Audiokommentar zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Wir schauen uns heute gemeinsam mit euch die Episode 11 logischerweise an und mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, schönen guten Abend oder guten Tag. Ich weiß nicht, wann ihr die Episode seht. Hauptsache, ihr brecht nicht in Tränen aus vor Trübsal, weil es bald vorbei ist mit den Audiokommentaren. Vielleicht schaut ihr sie auch im Schein des Mondlichts und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo. Nochmal kurz zur Erinnerung, wie ein Audiokommentar funktioniert. Ihr habt es ja hoffentlich schon 10-mal von mir gehört. Ich zähle gleich runter einen kleinen Countdown und dann solltet ihr am besten eure Blu-ray oder Anime-on-Demand-Version der Episode 11 starten. Es geht auch die DVD-Version, da gibt es allerdings ein paar zeitliche Unterschiede zwischen unserem Kommentar, den ihr dann hört, und dem Bildmaterial. Da müsst ihr immer ein bisschen stoppen und gucken, dass es dann vom Bild- und Tonverhältnis gut hinkommt. Da wir die Blu-ray oder Anime-on-Demand-Version zur Verfügung haben. Und ich sage, wir starten auch direkt durch mit der Episode 11 in 3, 2, 1, Start. Gut, so, wir haben wieder ein wunderschönes Opening. Das vorletzte Mal. The show must go on. Ja, das spielen wir am Ende auch noch ein, bitte. Jo, deutsche Untertitel. Noch ein letztes Mal zum Mitsingen. Stimmt, das letzte Mal deutsche Untertitel, ne? Wobei Mitsingen ist ja eher mit den japanischen Untertiteln. Die kommen dann ja nächstes Mal nochmal wieder. Ja. Wenn sie denn kommen. Natürlich kommen sie. Man sollte sie nicht zu früh freuen. Sie haben nur eine Sache, bei einer Sache die Untertitel weggelassen und das ist beim Episodentitel. Und bei einigen Erklärungen, die sie hätten machen können während der Episode. Das hat ja ein bisschen Film 19-Style. Film 19 auch immer noch aktuell. Ja, natürlich. Auch noch ein aktueller Audiokommentar bei conanews.org zu hören. Ja, kommt dann Film 20 hoffentlich. Kommt Kaito Kid auch drinne vor? Vielleicht. Müsst ihr ja hören, den Audiokommentar und den Film schauen. Sunflowers of Inferno. Goka no Himawari. Goka no Himawari. Die ganzen Federn da, die da rumfliegen. Ja, okay. Was? Das Crystal Mother ist übrigens von der Manga-Geschichte her ein Kapitel, was sogar noch, was vor der Golden Eye-Kapitel und auch noch vor der Red Tear veröffentlicht wurde, also noch tief in den 90ern. Deswegen ist das Ganze auch wieder ein bisschen mehr in die Gag-Schiene geraten in diesem Fall. Weil es eben eine bisschen ältere Geschichte ist, auch wenn sie jetzt hier im Anime nach den bei den angesprochenen Geschichten kommt. Ja, aber ohne schon mal so viel zu verraten, finde ich, hat die Geschichte doch auch ihren ernsten Teil. Ja, ernst, aber es kommen noch so einige Comedy-Szenen, wo man so sagt, ja, das ist, that's so 90s. Da kommen wir noch zu. Ja, ist halt die Frage, ob man lieber so einen Wechsel haben möchte zwischen Witz und Ernsthaftigkeit oder ob man lieber sagt, wir schließen den Witzteil ab und machen dann mit der ernsteren, wobei das auch nicht immer so eindeutig zu trennen ist, aber man kann es ja so oder so bevorzugen. Naja, jetzt ist hier ein bisschen gemixt, auch nicht schlecht. Mhm. So, das 11. Mal kein Episodentitel zu sehen, auch gut, immerhin da konsequent. Ich fand seine Einleitung im Übrigen diesmal ziemlich lang. Ja. Ich glaube, da war wahrscheinlich wieder eine längere Pause im japanischen Fernsehen, glaube ich. Ah. Wenn das Opening so lang ist, schätze ich mal. Ja, nehme ich auch an. Das ist jetzt auch sehr interessant für die, die es zum ersten Mal sehen. So, wir starten die Episode und gleich sofort Kaito Kid ist da bei der Zielperson quasi. Und war sehr interessant. Und dann, ja, ist ein bisschen schwer zu folgen. Wenn man den jetzt die andere Szene sieht, dann denkt man, Moment mal, hä, das war doch gerade eben anders, oder? Danke, dass du genau erklärst, was die Zuhörer hier wohl denken müssten, würden, könnten. Ja, weil es mir nämlich genauso ging beim ersten Mal, als ich die Episode so gesehen habe. Ist ja ein recht beliebtes Stilmittel sozusagen. Man spielt etwas. Aber dafür können wir uns die Episoden ja mehrfach anschauen. Dafür haben wir sie auf DVD, Blu-ray, Anime on Demand. Ja. Non, affront. Oh, Französisch. Moment, schau noir war in der letzten Folge, oder? Ja, das war die letzte Folge. Vielleicht ist sie schau noir. Was für eine Nase. Ja, okay. Lissab wäre stolz. Jetzt wird's klar, warum er am Anfang da stand. Ich sag euch, wenn wir zu Magic Kaito 1412 kommen, ne, in dem ersten Opening hat Aoko so eine noch eine größere Nase von der Seite betrachtet. Also da werden wir bei jedem Audiokommentar unseren Spaß haben, sag ich euch. Spoiler. Ja. Wir sind zwar noch nicht fertig mit Magic Kaito Kid the Phantom Thief, aber Magic Kaito 1412 in den Startlöchern. Ja, Lasse hat es jetzt schon angekündigt. Ja, er hat es ja schon zigmal vorgeteasert. Das wird sicherlich gut. Oh Gott. Was denn? Die Kinderstimme. Das ist ein Kind, der hat nun mal so eine hohe Stimme. Da erkennt man auch noch, man erkennt übrigens auch noch gut, dass das teilweise noch aus den frühen 90ern ist, nämlich diese Tendenz von wegen Länder offensichtlich anders nennen. Also ich meine, das ist hier ganz klar eine Anspielung auf Queen Elizabeth und England und alles. Aber es ist natürlich das Königreich Ingram. Ja, aber allein Ingram, England, also. Ja, das ist ja eben noch diese frühe Phase, wo man das so gemacht hat. Wir hatten doch auch schon das Königreich Sabrina, nicht wahr? Richtig. Hat ja aber keine Anspielung, oder? Nee, also da kann ich jetzt nichts mit verbinden. Es ist ein Land in Europa. Ja, okay. Das noch gegründet werden muss. Ja. Ist doch bei Agatha Christie so. Das Königreich Tyrannien in Europa. Aha. Hm. Ja. Schön auf das Kaito Kid Logo auf dem Ohrstecker. Reinbrüllt. Wie er so reinbrüllt, ne? Auf den Boden wirft. Alter, au. Das muss wehtun. Die Bell Tree Express. Ach nee, nicht ganz. Da war Kaito Kid ja auch schon unterwegs. Ich bin noch nie mit einem Luxuszug gefahren. Muss man auch nicht. Warum denn nicht? Deswegen Deutsche Bahn, erste Klasse. Deutsche Bahn, erste Klasse. Ein Lob auf die Deutsche Bahn war das gerade. Auf jeden Fall. Netter Shot. Mord im Speisewagen. Explosion im Express. Okay. Ach ja, jedes Mal, wenn eine Organisation sagt, denke ich an unsere Conan-Organisation. Die, wie Gosho Aoyama ja vor nicht allzu langer Zeit betont hat, zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Zum Glück. Ja. Wie sich Aoko die Haare gemacht hat mit dem Spiegel und die einfach noch genauso aussehen wie vorher. Ja. Also. Vielleicht sollte sie mal den Spiegel überprüfen. Spieglein, Spieglein an der Wand, ne? Oder wie war das? Wer hat die schönste Synchronstimme im ganzen Land? Also du nicht. Ich finde immer ein bisschen traurig, dass wir in jeder Episode auf die Synchronstimme von Aoko eingehen. Naja, aber sie taucht auch in jeder Episode auf und daher. Ja, ich habe aber auch jedes Mal, bei jeder neuen Folge habe ich das Gefühl, ach, warum ist das denn jetzt schon wieder schlechter als in der vorherigen Folge? Also wie gesagt, ich habe mich an sie gewöhnt. Also ich mittlerweile auch, es geht gut. Diese Katze. Mit mir speisen, Ein Date! Alkohol! Haben wir eigentlich mal die Mutter von Aoko gesehen? Nee. Nein. Sie existiert noch weniger als Kasuas Mutter. Ich dachte, die Kamera wird überfahren. Oh. Jetzt kommt die Ähnlichkeit zu Coquerin durch. Ich wollte es nicht sagen, aber recht hast du. Nur, dass Coquerin einen besseren Synchronsprecher hat. Um da auch nochmal drauf einzugehen. Miauts, genau. Nico. Auf die Idee musst du erst mal kommen, einen Edelstein ins Auge der Katze zu tun. Er ist so winzig. Die Größe von dem Kind war auch schon im Manga-Kapitel. Ich meine, bei Conan macht Gosho ja auch immer so Verhältnis, Größenverhältnis und so. Nicht immer ganz genau, aber bei dem Kind... Es ist nochmal doppelt und dreifach schlimm. Unter der Tischkante, ne? Das kann ja unter durchgehen unterm Tisch. Ja. Das ist ja, wie hoch ist so ein Tisch? Eins. Ein Meter aber schon, ne, oder? Ja. Nein. Nein. Immer Ärger mit diesen kleinen Kindern hat der gemeine Phantomdieb. Der größte Feind, kleine Kinder. Ja, Kindermund tut Wahrheit kund. Genau. Ich sag dir, ich wo Edge bei Edge. Oh, Con und der kleine Philipp zusammen. Kaito richtig verarschen, das wäre geil. Philipp lacht ihn aus. Oder Philipp. Nehmen wir mal die Unterscheidung. Philipp lacht ihn aus und Con findet die Tricks raus. Und dann lacht er ihn auch aus. Ach, der arme Philipp. Wir haben Philipp auch lieb. Ach, du meinst mich gar nicht? Doch. Ja, ich weiß ganz genau. Ich schenk dir auch so einen Bären. Das freut mich. Aber du machst dann bestimmt auch die Tür von meiner Nase zu, so wie eben gerade. Und derselbe Shot nochmal vom fahrenden Zug. Ja. Warum auch einen zweiten davon animieren? Nee, das ist die nächste Kurve dann gewesen. Ja, fährt nochmal die gleiche Strecke. Nochmal zurück und nochmal Action. Die zweite. Vielleicht fährt er einfach nur im Kreis. Toto-Ring-Linie, ne? Ja, ach, ich wollte es gerade wissen. Wenn man die Anspielung wegnimmt, oh Gott. Der Connor-Cast, yo. Ah, da ist ja die Mutter des Jahres. Die Mutter des Jahres? Ich dachte, die Nase des Jahres. Ja, die Nasen sind irgendwie... Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Das ist im Manga auch noch heftig. Im Manga nimmt sie ihn wirklich am Schlafittchen, hebt ihn hoch und schmeißt ihn wirklich wie Kuro Kon immer rumschauen und schmeißt ihn wirklich auf den Korridor. Zack, im hohen Bogen. Ja, das ist sehr. Also Kon kann es ja ab, aber das ist schon. Ja, Kuro ist ja nicht einfach. Gott sei Dank. Ja, vor allem ist Kon ja eigentlich auch 10 Jahre älter. Oh, was war das? Ein Zug. Nein, das davor. Ein Gesicht. Ja, mysteriöses, gruseliges Gesicht. Das wir noch kennen dürften. Verspiegelte Brillen sind böse. Böse. Ja, genau. Aber ich habe überhaupt nichts mehr zu trinken hier. Das ist auch nicht das erste Mal, dass Nakamori sich auf einen Fall betrinkt. Tatsächlich. Wo war das schon? Weiß ich gar nicht mehr. Es war im Anime tatsächlich nicht, aber im Manga betrinkt er sich auch in dem Billardfall. Da füllt ihn Aoko ja so. Stimmt, ja. Genau, wo er dann noch saß, sie sehen genauso aus wie meine Tochter, aber sie könnte es ja nicht sein. Was trinkt er denn? Bourbon? Ich glaube, er sagt irgendein europäischer Schnaps. Da kommt eine Menge in Frage. Scotch. Oh, die Katze. Nicht so süß wie Goro. Seine Kratzspuren sind übrigens schon verheilt von Kaito. Ja. Wisst ihr es auch? Hier ist übrigens etwas relativ Bedeutendes tatsächlich. Es gab zu diesem Zeitpunkt gab es hier drei Versionen von diesem Fall. Es gab den Manga-Fall, es gab die Umsetzung als Detective Conan, OVA, und diese Folge. Und hier läuft Aoko der Katze hinterher und ist somit aus dem Weg. In der OVA riecht sie an dem wo man sein Glas draufstellt. Ein Untersetzer, wo Schlafgas drauf ist. Und im Manga tatsächlich gibt ihr Kaito heimlich eine quasi ein Roofie in das Getränk. Also nicht wirklich ein Roofie in dem Sinne, aber halt eine Tablette schmeißt er halt rein. Und dann ist sie sofort betäubt. Ziemlich. Und wo manche Leute so sagen, ja, nee, vielleicht nicht. Und da ist das hier noch deutlich die beste Lösung, dass sie halt von der Katze abgelenkt wird und deswegen rausgeht. Ja, ist ja aber nicht Manga-original getreu, oder? Ja. Na, aber immer noch besser als, sie riecht zufällig an einem Untersetzer, wo Schlafgas drauf ist. okay, ja. Aoko, riech mal an diesem Untersetzer. Oh, ich fühle mich aber so schläfrig. Also wenn mir jemand sagen würde, dass ich an einem Untersetzer riechen soll, würde ich aber für verrückt erklären. Also ich glaube, das wird sogar dadurch erklärt in der OVA, dass das einer mit Rosenmotiv ist und das soll so ein Geruchs... Ja, so ein Duft-Untersetzer. Ja, quasi zu sein. Und da ist dann deswegen ist der Schlafgas drauf und deswegen riecht sie dran. Aber ich finde diese Version mit der Katze auch besser als beide davon. Also, dass Kaito seiner besten Freundin hier quasi ein Schlafmittel in den Drink tut heimlich, ist auch irgendwie so ein bisschen... Ja... Perfide, das macht man ja wirklich nicht. Das ist ein Trennungsgrund. Das wirkt heutzutage ein bisschen grenzwertiger als damals noch in den 90ern, aber auch so ein bisschen Artstyle-Change jetzt ein bisschen. In dieser Nahaufnahme von Kaito. Jetzt schon wieder nicht mehr tatsächlich. Wer hat den einen Zwischenshot gezeichnet gerade? Der sah so anders aus. Ich weiß Bescheid. Achso, ich dachte, das Herz der Karten. Oh Gott. Diese Puppe schon wieder. Aber Hakuba ist diesmal nicht dabei, ne? Nee. Aber er könnte dabei sein, denn es ist ja jemand anderes hier, der Hakuba interessiert. Guck mal, ein Halbmond. Ingram. Igaram, ja, Gott. Igaram. Oh nein, sie ist böse. Glaub das. Doch glaub's. Nein. Da Spider natürlich hier nur ein Anime-Only-Charakter ist, war das natürlich im Original Snake, mit dem Philipp hier aufgetaucht ist. Er ist hier ein ganz netter Mann und da steht Snake hinter ihm. Ja. Der super nett aussieht. Ja. Peng! Da ist er. Warum erschießt er ihn nicht? Wen? Na, Kid. Weil wenn er ihn erschießt, dann... Weil Spider dazwischen steht. Aber Kid vor die Füße schießen, ne? Das geht. Sonnenattacke. Ja, durch die Beine von Spider an Jungen vorbei vor die Füße schießen. Das geht. Aber Kid erschießen geht natürlich nicht. Ja, Wo ist er denn jetzt hin? Runtergesprungen. Film 6. Allein auf so einem fahrenden Zug, ne? Also, ja, aber die Hüte sitzen, ne? Die fliegen nicht weg. Der fährt hier aber, ich finde, der fährt hier aber auch extrem langsam. Das Gefühl von Tempo kommt hier überhaupt nicht auf. Nee, überhaupt nicht. Ich meine, der Hintergrund bewegt sich auch überhaupt nicht schnell, das ist auch das Problem. Ich glaube, in Magic Titan allein wie da in den Tunnel reinfährt, der Zug, ne? Das ist ja nicht, das ist nix. Nee. In Magic Kaito 1 Fans 2 haben sie es übrigens geändert. Von allen Umsetzungen haben sie es geändert, dass er da Snake quasi entgegengesetzt Richtung läuft und hinten vom Zug runterspringt, bevor er die Wand kracht. Spoiler! Ja, aber weil das ist hier ja auch, da haben sie auch versucht, das so ein bisschen, im Gegensatz zu hier, so ein bisschen mehr in den aktuellen Tonfall von Magic Kaito ranzubringen. Mhm. Haben wir eigentlich schon Conan gesehen in dieser Episode? Ja, vorhin am Bahnhof. Echt? Ja. Mist. Ja. Habe ich nicht gesehen. Ja, ist ja mal gar nicht so schlecht, dass du es, naja, dann blendest du ihn immer mehr aus. Es geht ja auch nicht um Conan hier. Das stimmt. So ein kleiner Junge, ne, im Anzug mit Krawatte, also... Ja, er kommt aus einer Königsfamilie. Oh. Mutter des Jahres. Nase des Jahres. Wie die sechs Männer da rumstehen, die nichts machen. Naja, was sollen sie auch groß machen, ne, okay. Sieben. Die Kriege da schießen. Thronfolge jetzt. Ja, Thronfolge jetzt. Jetzt muss ich an Warcraft 3 denken, wo Arthas seinen Vater umbringt, den König. Was machst du, mein Sohn? Dich beerben, Vater. Zack. Ah, jetzt hast du ganz die Stimmung verdorben. Ja. Ach. Ich weiß immer nicht. Manchmal finde ich das passend, aber manchmal finde ich es so, ja, hier ist ein Kaido Kid da und hier ist übrigens noch tragische Backstory. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Vor allem auch mit dem ganzen Witz immer, ne, und hahaha und lustiger Fall und dann wird auch immer so, auf einmal so traurig. Und Snake kracht in den Tunnel. Ach ja, und hier haben wir noch eine Geschichte parallel mit, wie Queen Elizabeth ihre Kinder angeblich kalt behandelt hat in Manga-Form. Also oder Anime-Form, ne? Ja, also die echte Queen Elizabeth II. Ist ja legendär dafür, dass sie angeblich so kalt zu ihrem Sohn Charles war. Und das ist ja hier eindeutig daran angelehnt, in allen Bereichen. Ja. Aber sonst, es ist, ja, wie gesagt, einer dieser Fälle, der sehr oft umgesetzt wurde tatsächlich. Und in allen verschiedenen Facetten habe ich ihn deswegen sehr oft schon gesehen. Aber das Grundkonzept ist immer noch sehr nett. Ja. Auf jeden Fall. Also hat mir auch wieder sehr gut gefallen. Ja, ein paar Abstriche. Ja, aber auch sehr gelungen. Ja, ja. Aber ich muss nochmal anmerken, nochmal herausstellen, die ist auf dem Dach vom Zug war echt lame. Also der Hintergrund, ja, ja. Man hätte nur den Hintergrund so ein bisschen, ein paar Striche ein bisschen schneller bewegen lassen müssen. Da hätte man schon genug Gefühl für Geschwindigkeit bekommen von dem Zug. Aber so war es ja fast Schritttempo. Ja. Ja, da hätte noch ein bisschen mehr Drama dadurch reinkommen können, ne? Wenn das ein bisschen schneller gewesen wäre. Ja, und sonst auch, warum man jetzt Spider hier noch eingebaut hat. Ja, das war doch richtig überflüssig. Ich meine, er war da, dann blendet er und dann ist er weg. Ja. So, ja, schön, dass wir vorbeigeschaut haben. Aber wir müssen den hier noch einbauen. Wir sind 11. Folge. Wir müssen den noch mal reinquetschen. Auch wenn er nie wieder auftauchen wird. Ja, und jetzt kommt dann auch schon die Vorschau auf die nächste Folge. Und ich sag schon mal so, nächste Folge wird eine Folge, wo mich die Charaktere mit dramatischer Hintergrundgeschichte nicht stören. Da sind wir dann gespannt, ja. Das ist schon mal sehr interessant. Angeteased. Ja, genau. Toi, toi. Gut, dann sind wir auch am Ende des 11. Audiokommentars angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder mit dabei wart, diesen Audiokommentar hoffentlich genossen habt. Ist ja auch schon der vorletzte Audiokommentar dann gewesen. Dann folgt demnächst noch der letzte Audiokommentar zu Episode 12 natürlich, zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Und ich verweise auf unser Wiki conanwiki.org, unser Forum conanforum.org, unser Newsblog conannews.org, wo ihr vielleicht auch diesen Audiokommentar hört. Ihr könnt ihn auch auf iTunes hören, dort sind wir als ConanCast oder ConanNews zu finden. Wir haben auch Twitter, twitter.com/ConanNews, facebook.com/ConanNews, youtube.com/ConanNews oder instagram.com/ConanNews. Das war's an Verweisen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Tschüss. ConanNews. Ah ne, tschüss wollte ich. Ich bin ganz geConanNews worden.